Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Geneigteste Freunde und Freundinnen. Es war im Jahr 1763, wo der Hubertusburger Friede zur Welt kam und gegenwärtiger Professor der Geschichte von sich. Und zwar in dem Monate, womit ihm noch die gelbe und graue Bachstelze, das Rotkehlchen, der Kranich, der Rohrammer und mehrere Schnepfen und Sumpfvögel anlangten, nämlich im März. Und zwar an dem Monat Tage, wo, falls Blüten auf seine Wiege zu streuen waren, gerade dazu das Scharbock oder Löffelkraut und die Zitterpappel in Blüte traten, desgleichen der Ackerehrenpreis oder Hühnerbissdarm, nämlich am 21. März. Und zwar in der frühesten, frischesten Tagzeit, nämlich am Morgen um 2:30. Was aber alles krönt war, dass der Anfang seines Lebens zugleich der des damaligen Lenzes war. In diesem ersten Absatz seiner autobiografischen Selberlebensbeschreibung steckt bereits alles drin, was den am 21. März 1763 in Wunsiedel im Fichtelgebirge geborenen Johann Paul Friedrich Richter zu Jean-Paul machen sollte. Jean-Paul, der Meister des tiefsinnigen Humors, ein Solitär zwischen Klassik und Romantik, einer der erfolgreichsten Schriftsteller seiner Zeit. Und der erste deutsche Schriftsteller überhaupt, der von seiner Literatur leben konnte. Doch bis dahin ist es ein schwerer, ein steiniger Weg, kurz vor dessen Ende diese so bescheidene wie liebevolle und fantasievolle Selberlebensbeschreibung von 1818 steht und in der alles steckt, was Jean-Pauls Literatur ausmacht. Die freundschaftliche Haltung seinen Lesern gegenüber, das Spiel mit der Fiktion des Autors, die virtuose Idyllenbeschreibung, der überzeugte Pazifismus des Verfassers, die gewitzte Verbindung der unterschiedlichsten Dinge wie Hubertusburger Friede und Hühnerbissdarm. Kein Wunder, dass Friedrich Schiller 1796 in einem Brief an seinen Freund Goethe schreiben wird, der so sentimentale wie unklassische Jean-Paul sei ihm fremd wie einer, der aus dem Mond gefallen ist. Jean-Paul, der Mondmann, der aus gänzlich anderen Sphären stammt als die beiden Klassiker. Er war kein Spross des wohlhabenden Frankfurter Bürgertums wie Goethe. Jean-Paul war ein Gewächs der Armut und der Provinz, Sohn eines Hilfslehrers und späteren Pfarrers im winzigen Fürstentum Bayreuth. Mit Mühe und Not kann sich die siebenköpfige Familie, Vater, Mutter und 5 Söhne, am Leben halten. Trotzdem idealisiert der Dichter später gerne seine Kindheit auf dem Lande, die ihm, wie sein Biograf Günther de Bruyne schrieb, so vieles mitgab. Die Liebe zu den kleinen Leuten, die Verachtung der Großen, die Naturschwärmerei, der Einblick in Not und Elend, der Drang nach Veränderung auf der einen, der Lichtseite seines Könnens, und auf der anderen, der Kehrseite, im notwendig zum Licht gehörenden Schatten, sein Provinzialismus, seine Sentimentalität, sein naiver Glaube an Tugend und Seelenunsterblichkeit, sein Behagen an der Enge, seine Skurrilität. Das Wichtigste aber, was damals in der Provinz seinen Anfang nahm, seine Universalbildung. Sehr vieles davon wird später, dank seiner umfassenden Exzerpte, Eingang in seine Literatur finden. Eine eigentümlich komplexe Literatur, die die postmoderne Literatur des 20. Jahrhunderts vorweggenommen zu haben scheint und die erst 200 Jahre nach Jean-Pauls Tod dank Computertechnologie wirklich erforschbar ist. Doch zurück ins 18. Jahrhundert. Kurz nachdem der wissensdurstige Fritz mit 16 Jahren im fränkischen Hof aufs Gymnasium kommt, stirbt der Vater. Der älteste Sohn soll in seine Fußstapfen treten und wird 1781 nach Leipzig geschickt zum Theologiestudium, dem einzigen Studium, das Söhnen armer Leute offenstand. Und Johann Paul Friedrich Richter war arm, wie der Würzburger Jean-Paul-Forscher Helmut Pfotenhauer weiß. Schon als er mit dem Theologiestudium anfängt in Leipzig, muss er sich ein sogenanntes Testimonium Pauperitatis besorgen, also ein Armutszeugnis. Und Jean-Paul hat wirklich auch gewusst, was Hunger ist. Er schreibt einmal aus Leipzig an seine Mutter, dass er im Winter entweder heizen oder essen kann, also nicht beides. Also da sind extrem schlimme Verhältnisse und er versucht nun aus diesen Verhältnissen sich rauszuziehen, aus diesem Sumpf am eigenen Schopf. Und das Mittel für ihn ist das Schreiben. Nicht die Theologie. Bereits nach wenigen Monaten bricht der 18-Jährige sein Universitätsstudium ab und widmet sich fortan ausschließlich dem, was seit Kindertagen die Leidenschaften seines Lebens sind, dem Lesen und Schreiben. Um jeden Preis. Schließlich muss der Bürgerschreck, der aus Protest gegen die gesellschaftlichen Zwänge nicht mit ordentlichem Zopf und Rock durch die Straßen Leipzigs läuft, sondern in Hamlet-Manier mit offenem Haar und offenem Hemd, schließlich muss Johann Paul Friedrich Richter vor seinen Gläubigern aus Leipzig fliehen und weiß sich, trotz des Spotts der kleinbürgerlichen Nachbarn und Bekannten, keinen anderen Rat, als ins Haus seiner Mutter nach Hof zurückzukehren. Bis zum 30. Lebensjahr wird er dort in größter Armut leben, mit seiner Mutter und den verbliebenen Brüdern. Doch Johann Paul Friedrich gibt die Hoffnung nicht auf. Er ist überzeugt von seinem Talent. Später wird Jean-Paul einmal über sich selber schreiben: Oft weiß ich kaum, was ich eigentlich aus mir machen soll als Bücher. Dieser Bücherhunger, diese Literaturbesessenheit und das bedingungslose Selbstverständnis als unabhängiger bürgerlicher Schriftsteller, zu einer Zeit, als es eigentlich noch keine Schriftsteller in diesem Sinne gab, sind von Anfang an mehr als lediglich der Versuch, dem häuslichen Elend zu entkommen. Helmut Pfotenhauer? Es ist mehr als bloße Flucht, es ist also auch ein ungeheurer Triumph, also die Welt sich neu im Kopf zusammenzusetzen. Also so eine triumphale Vorstellung vom Autor. Der Autor spielt ja bei Jean-Paul überhaupt eine ganz entscheidende Rolle. Er kommt in jedem Text vor, also seine Figuren sind Autoren und dann kommt fast in jedem Text ein Jean-Paul in Anführungszeichen vor, der die Geschichte seiner Figuren schreibt, also ständige Selbstverdoppelungen, die also ständig dieses Thematisieren des Schreibens beinhalten und das ist auch etwas, was Jean-Paul in die Moderne vorausweisen lässt, dieses ständige Selbstthematisieren des Schreibens, dieses Reflektieren, diese Skrupel des Schreibens auch, also niemals einfach etwas hinschreiben, sondern über das Schreiben schreiben. Das ist ganz charakteristisch für Jean-Paul. Die literarischen Lehrjahre sind leidvoll. Hinzu kommen andere prägende Ereignisse, privater wie historischer Natur. 1786 stirbt der hingebungsvolle Freund Adam von Oertel. 1789 begeht der Bruder Heinrich aus Verzweiflung über die aussichtslose Not der Familie Selbstmord. 1790 schließlich stirbt der inniglich geliebte Freund, Mediziner und Literat Johann Bernhard Hermann mit 29 Jahren an Armut und Ausfluss. Es ist die Zeit der Revolution in Frankreich und in Deutschland verrecken die begabtesten jungen Leute. Aber in Deutschland macht man keine Revolution. Johann Paul Friedrich Richter weiß, wie starr, wie brutal die Verhältnisse in deutschen Landen sind. Er verschlingt die revolutionären Schriften des Philosophen Jean-Jacques Rousseau. Ihm zu Ehren wird er sich später Jean-Paul nennen. Am 15. November 1790 schließlich scheint er einen Tiefpunkt erreicht zu haben. Ein Tiefpunkt, den er rückblickend zum Wendepunkt erklärt. Der 27-jährige Johann Paul Friedrich Richter steht an jenem Novemberabend am Fenster, als ihn eine Todesvision überkommt und fast in den Wahnsinn treibt. In sein Tagebuch schreibt er: Wichtigster Abend meines Lebens, denn ich empfand den Gedanken des Todes, dass es schlechterdings kein Unterschied ist, ob ich morgen oder in 30 Jahren sterbe, dass alle Plane und alles mir davonschwindet, und dass ich die armen Menschen lieben soll, die so bald mit ihrem bisschen Leben niedersinken. Anstatt sich mit Spott und Satire über seine Zeit zu erheben, will er die armen Menschen also fortan lieben. Die Todesvision hinterlässt auch Spuren in seiner vielleicht kühnsten, berühmtesten Schrift, die 1796 erscheint. Die wenige Seiten umfassende Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Madame de Staël übersetzt sie ins Französische, von wo aus sie um die Welt gehen und Dostojewski genauso wie Nietzsche beeinflussen wird. Die Rede des toten Christus ist eine der wortgewaltigsten Abrechnungen mit dem Atheismus. Nach der Todesvision vom 15. November 1790 jedoch entschließt er sich, an Gott zu glauben. Denn was für ein Albtraum wäre eine Welt ohne Gott? Ein Albtraum, wie ihn der Erzähler der Rede des toten Christus träumt, als er eines Sommerabends auf einer Wiese einschläft und des Nachts auf einem Friedhof erwacht, wo die Toten mit dem toten Christus eine Messe halten und ihn fragen: Christus, ist kein Gott? Er antwortete: Es ist keiner. Und Christus fuhr fort: Ich ging durch die Welten, ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit das Sein seine Schatten wirft, und schauete in den Abgrund und rief: Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wieder käuete sich. Schreiet fort, Misstöne, zerschreiet die Schatten, denn er ist nicht. Als das Weltgebäude unter diesen Sätzen zu zerbersten droht, erwacht der Erzähler und seine Seele weint vor Glück, dass alles nur ein Albtraum war. Das Glück findet sich, wenn auch gebrochen, in der Art Idylle, die Richter wenige Wochen nach der Todesvision in seiner Erzählung Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz von Auenthal beschreibt. Sie erscheint 1793 als Anhang seines ersten Romans Die unsichtbare Loge. Es ist sein erster Roman überhaupt und der erste Roman, den Richter unter seinem neuen Namen Jean-Paul veröffentlicht. Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meeresstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wutz? Der stille, laue Himmel eines Nachsommers ging nicht mit Gewölk, sondern mit Duft um dein Leben herum. Deine Epochen waren die Schwankungen und dein Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehenden Blumen flattern. Und schon außer dem Grabe schliefest du sanft. Die Erzählung vom vergnügten Schulmeisterlein Wutz ist wahrscheinlich einer der wenigen Texte von Jean-Paul, die heute noch gelesen werden. Diese exzentrische Geschichte von dem liebenswürdig beschränkten Sonderling, der es sich in seiner armseligen Existenz als Dorflehrer kuschelig eingerichtet hat, sich jeden Tag eine Stunde lang in seine Kindheit zurückversetzt und, weil er sich Bücher nicht leisten kann, alle Neuerscheinungen aus dem Leipziger Messekatalog, die ihn interessieren, selber schreibt. Bei alledem kultiviert er unablässig die wutzsche Kunst, stets fröhlich zu sein. Den ganzen Tag freute er sich auf oder über etwas. Vor dem Aufstehen, sagt er, freue ich mich auf das Frühstück. Den ganzen Vormittag aufs Mittagessen, zur Vesperzeit aufs Vesperbrot und abends aufs Nachtbrot. So hat der Wutz sich stets auf etwas zu spitzen. Die Bescheidenheit, Demut und Selbstgenügsamkeit des vergnügten Schulmeisterleins sind sprichwörtlich geworden. Dabei wäre es falsch anzunehmen, dass Jean-Paul sie uneingeschränkt preisen würde. Vielmehr blickt der Erzähler mit einer ironisch distanzierten, humoristischen Haltung auf den merkwürdigen Helden Wutz. Soll man bei jemandem, der sich all seine Bücher selber schreibt, die überbordende Fantasie preisen oder vielmehr das klaglose Hinnehmen seiner Abgeschnittenheit von den Debatten seiner Zeit bedauern? Ist es eine harmlose Schrulligkeit, wenn jemand jeden Tag eine Stunde seiner Kindheit zelebrierend Revue passieren lässt? Ist dieser Wutz, der schon außer dem Grabe so sanft schlief, vielleicht bereits zu Lebzeiten tot? Nach dem Tod des Schulmeisterleins bekennt der Erzähler: Und als ich das Leichenläuten seinetwegen hörte, so fühlte ich unser aller Nichts und schwur, ein so unbedeutendes Leben zu verachten, zu verdienen und zu genießen. Kein Wunder, dass Jean-Paul seit jeher polarisiert und immer wieder als Philister, als Spießer verspottet wird. Friedrich Nietzsche, der 90 Jahre nach Jean-Pauls Rede des toten Christus den Tod Gottes ausruft und den Übermenschen visioniert, wird die vielleicht ätzendste Kritik an Jean-Paul formulieren. Nietzsche schmäht Jean-Paul als stark riechendes Unkraut, welches über Nacht aus den zarten Fruchtfeldern Schillers und Goethes aufschoss. Und schimpft ihn schließlich ein Verhängnis im Schlafrock. Wer auf so starke Ablehnung stößt, scheint einen Nerv getroffen zu haben. Einen Nerv, der bei Jean-Pauls Verehrern, wie beispielsweise seinem Zeitgenossen, dem Feuilletonisten Ludwig Börne, Begeisterungsstürme auslöst. Denn die Quintessenz von Jean-Pauls Kunst, lobt Börne, sei der Humor. Und der Humor ist keine Gabe des Geistes, er ist eine Gabe des Herzens. Humor als eine Haltung der Liebe, der Welt, den Menschen und der Sprache gegenüber, die sich nach der Todesvision vom 15. November 1790 Bahn bricht. Und die alle Romane Jean-Pauls, im Unterschied zu seinen spöttischen Jugendsatiren, auszeichnen wird. Der Literaturwissenschaftler und Jean-Paul-Biograf Helmut Pfotenhauer: Der Humor ist dieses nicht nur Lachen über und Verlachen, sondern ist dieses auch zugleich ernst nehmen und sich selber mit einbeziehen. Und dann finden Sie die ersten Humoristen. Das sind Leute, die also ihre gesellschaftlichen Verhältnisse ganz scharf kritisieren, aber zugleich auch für die kleinen Leute ihre Sympathien haben und also völlig unbestechlich sind, auch durch die höfischen Verhältnisse und vor allem durch die höfischen Verhältnisse unbestechlich sind und immer rücksichtslos die Wahrheit sagen und dergleichen mehr, die aber auch an der Welt verzweifeln. Nachdem der Knoten in der Nacht vom 15. November 1790 geplatzt ist, schreibt Jean-Paul innerhalb von 10 Jahren 4 seiner großen Romane, die ihn schlagartig berühmt machen. Sein erster Roman, Die unsichtbare Loge, schickt Jean-Paul an den von ihm verehrten Schriftsteller Karl Philipp Moritz, der bei der Lektüre ausgerufen haben soll: Aber nein, das ist noch über Goethe. Das ist etwas ganz Neues. Moritz vermittelt Jean-Paul seinen Verleger. 1793 erscheint die wunderliche Biografie des Helden Gustav und das erste Mal in seinem Leben erhält der bisher bettelarme Jean-Paul ein ansehnliches Honorar von 100 Dukaten. Doch da sitzt er schon an seinem zweiten Roman, Hesperus oder 45 Hundposttage, der 1795 erscheint und zum größten literarischen Erfolg seiner Zeit wird. Ein Roman über Liebe, Freundschaft, Republik, wie Jean-Paul in Stichworten notiert. Ein einziges Sammelsurium von Gefühlsschwelgerei, eine Mischung aus bürgerlicher Tugendhaftigkeit und revolutionärer Gesinnung, die den Geist der Zeit trifft. Der Hesperus wird ein ähnlicher Erfolg wie der Werther. Immer öfter wird Jean-Paul mit Goethe verglichen. Schließlich schreibt ihm auch die Dichtermuse, Schriftstellerin und Salondame Charlotte von Kalb einen bewundernden Brief und lädt ihn nach Weimar ein. So ehrfürchtig wie stolz macht sich Jean-Paul auf den Weg ins Mekka und Rom der deutschen Dichter und Denker, nach Weimar, zur von ihm verehrten Dreieinigkeit Goethe, Herder, Wieland. Helmut Pfotenhauer? Also wir wissen zum Beispiel, dass Jean-Paul Goethe seinen zweiten Roman Hesperus zugeschickt hat, mit der Bitte, ihn doch anzunehmen, und Goethe antwortet darauf nicht. Aber er hebt diesen Brief auf und sagt später, dass das eine seiner Reliquien gewesen sei, dieser Brief. Und dann macht er sich eine Liste von Wörtern, die er alle nicht versteht, von Jean-Paul. Das ist ganz interessant. Einige dieser Wörter sind inzwischen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Zum Beispiel Schmutzfink ist eine Worterfindung von Jean-Paul. Die Wortschöpfung Schmutzfink ist ein Beispiel dafür, wie Witz bei Jean-Paul funktioniert. Auf den ersten Blick weit voneinander entfernte Dinge wie Schmutz und der Vogel Fink werden auf originelle Weise miteinander verbunden. Ein spielerischer Zugriff auf die Wirklichkeit, der den auf die griechische Antike fixierten Klassikern fremder nicht sein könnte. Zwar wird Jean-Paul 3 Wochen lang als Sensation in Weimar umhergereicht, aber aus Jean-Paul wird niemals ein klassischer Kantonist werden. Zu sehr ist er von seiner Poetik des Humors, der Liebe und Armut überzeugt. Zu sehr hängt er an seinen Witzeleien. Jeder Leser merkt ja, wie schwer Jean-Paul oft zu lesen ist, weil er ständig Witze und witzige Vergleiche machen muss. Das ist eine Schwierigkeit, die ihn aber schon für die Zeitgenossen teilweise ungenießbar gemacht hat. Aber es hat sich damals schon das Wort gebildet, das dann später auch Fontane nochmal gebraucht hat. Jean-Pauls Texte sind zum Teil Wüsten, aber welche Oasen? Also die Wüsten, das sind diese endlosen Witzeleien und die Oasen sind halt die großen Landschaften, Traumbilder oder die großen Liebesszenen und so. Und das hat Jean-Paul durchaus auch selber gesehen. Er hat vor allem an seine Leserinnen, an die er immer wieder gedacht hat, immer den Appell gerichtet, überschlag doch diese Seiten mit diesen Witzeleien oder mit diesen Satiren und so weiter und lest nur das, was euch gefällt. Oasen, wie die Beschreibung des Lago Maggiore zu Beginn seines großen politischen Bildungsromans, des Anti-Weimar-Romans Titan von 1800. Welch eine Welt! Die Alpen standen wie verbrüderte Riesen der Vorwelt fern in der Vergangenheit verbunden beisammen und hielten hoch der Sonne die glänzenden Schilde der Eisberge entgegen. Die Riesen trugen blaue Gürtel aus Wäldern, und zu ihren Füßen lagen Hügel und Weinberge, und zwischen den Gewölben aus Reben spielten die Morgenwinde mit Kaskaden wie mit wassertaftenden Bändern, und an den Bändern hing der überfüllte Wasserspiegel des Sees von den Bergen nieder, und sie flatterten in den Spiegel, und ein Laubwerk aus Kastanienwäldern fasste ihn ein. Auch wenn es leichter ist, Jean-Paul zu loben, als ihn zu lesen, wer sich die Zeit für ihn nimmt, wird verstehen, der große Humanist, Humorist und Sprachkünstler Jean-Paul wartet noch immer geduldig lächelnd auf seine Leser.